Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Man macht sich ja so seine Gedanken. Über die eigene Zukunft, über die Zukunft der Familie, die Zukunft eines Landes, die Zukunft von ganzen Kontinenten, die Zukunft der Erde, die Zukunft von allem Möglichen. Natürlich weiß kein Mensch, wie die Zukunft wirklich wird, es sei denn, man spricht von der ganz großen Zukunft, nämlich von der Zukunft des Universums. Und viele von Ihnen wollen von mir einfach wissen, wie sieht die Zukunft des Universums aus? Als ob ein Naturwissenschaftler das wirklich sagen kann oder kann das nicht vielleicht doch sagen? Nun, das Thema der heutigen Sendung wird sein, wie sieht die Zukunft des Universums aus? Was müssen wir erwarten, ja? Und wovon müssen wir ausgehen, wenn wir in die weite Zukunft des Universums blicken? Ja? Eines Universums, das uns ja in letzter Zeit einige sehr interessante Dinge ja gebracht hat und von dem wir heute eines wissen. Unser Universum ist kein buddhistisches Universum. Also kein Universum, was wieder in sich zusammenfallen wird und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. Unser Universum, sage ich jetzt mal hier vor der Kamera, also wir sind ja unter uns, aber kann ich ja mal so sagen, ist ein protestantisches Universum. Ja? Denn man weiß nie, oder um es mit Forrest Gump zu sagen, das Universum ist wie eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was man kriegt. Woran liegt das? Wir wissen es nicht. Momentan haben wir keine Ahnung, wie es tatsächlich enden wird, dieses Universum, weil wir viele große Bestandteile des Universums nicht kennen. Die dunkle Materie, wissen Sie ja Bescheid, kennen wir nicht. In letzter Zeit ist noch was Neues dazugekommen, die dunkle Energie. Aber ich will gar nicht davon reden. Ich will von was ganz anderem reden, nämlich von der Zukunft des Universums, die wir tatsächlich verstehen können. Beginnen wir mal mit der Zukunft der Erde. Die Erde, nicht? Also hier der Planet, auf dem wir uns bewegen. Gleich Warnung an diejenigen, die auf Mallorca eine Finca besitzen, verkaufen. Denn in 50 Millionen Jahren kommt der Afrikaner hierher, ob wir nun Einwanderungsgesetze haben oder nicht. Warum? Weil die Plattentektonik dazu führt, dass die afrikanische Platte auf die europäische Platte aufprallt. Das Mittelmeer wird weg sein, von Mallorca wird kein Mensch mehr reden und auch Bayern wird verschwunden sein. Warum? Nun, dieser Kontinent, diese afrikanische Platte schiebt von unten gegen Europa. Dadurch wird ein riesiges Gebirge aufgeschoben und das heutige Polen und die heutige Ukraine, die werden zum Alpenvorland werden. Die einzigen, die natürlich davon wieder überhaupt nicht betroffen sein werden, sind die Engländer. Ja? Also die haben mit dem Kontinent nichts zu tun, die merken von dieser Verschiebung relativ wenig. Worauf will ich hinaus? Diese Vorgänge, die werden sich in den nächsten 50 Millionen Jahren abspielen. Also in 50 Millionen Jahren gibt es kein Mittelmeer mehr. Die Berge werden sehr, sehr hoch sein in Europa. Und wie dann die Europäische Union aussieht, das kann man nur spekulieren. Tatsache ist, Afrika und Europa wachsen zusammen. Das ist die nähere Zukunft für uns Europäer in 50 Millionen Jahren. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, das, was man eine Legislaturperiode nennt, aber für den Geowissenschaftler und auch für den Astrophysiker ist das schon mal eine relevante Größe. Was kann uns in 50 Millionen Jahren alles blühen? Gibt es irgendwas, was wir von der Sonne erwarten müssen? Die brennt ja momentan in aller Ruhe ihren Wasserstoff zu Helium. Ja, also sie hat immer mal wieder so Phasen, wo sie ausbricht, aber im Wesentlichen ist diese Kugel gutmütig. Seit 4,5 Milliarden Jahren tut sie das, nämlich Wasserstoffatome zu Heliumatome zu fusionieren. Kann da irgendwas passieren? Müssen wir damit rechnen, dass dieser Apparat mal irgendwann quasi von alleine ausgeht? Müssen wir das? Müssen wir nicht. Natürlich müssen wir es nicht. Also was passieren kann bei der Sonne, ist das mal eine, sagen wir mal, eine Leuchtkraftfluktuation. Das war jetzt ein Fremdwort. Also eine Leuchtkraftschwankung, ja? Dass das mal passiert. Nun, was kann dann passieren hier auf der Erde? Es wird wärmer oder kälter, je nachdem. Wenn die Leuchtkraft der Sonne auch nur ein bisschen schwankt, dann merken wir das gleich ganz gewaltig. Also winzige Schwankungen im Bereich von 0,1%, also wirklich wenig, kann sofort dazu führen, dass auf der Erde eine große Eiszeit ausbricht oder eben sehr, sehr hohe Temperaturen auftauchen. Wir wissen das nicht genau, ob die Sonne in den letzten 500, 600 Millionen Jahren sowas gemacht hat, aber es tauchen immer wieder Schwankungen der Leuchtkraft auf. Was kann noch passieren? Naja, eine Supernova kann in unserer Nähe explodieren. Naja, momentan würde ich sagen, eigentlich auch eher unwahrscheinlich. Also das Sonnensystem ist ja in so einer riesengroßen, netten, leeren Blase drin, auch ein besonderer Platz in der Milchstraße. In unserer Nähe ist soweit nichts los. Also es gibt keine Sternentstehungsgebiete in unserer Nähe. Das heißt, die Sterne in unserer unmittelbaren Umgebung sind auch keine, von denen man unbedingt erwarten muss, dass sie sich zur Supernova explodieren, also dass sie zur Supernova entwickeln und sich dann explodieren. Haben wir auch nicht. Gut, können wir. Was ein bisschen schwierig ist, ist die Frage, ob nicht vielleicht eines Tages, also wir sind ja noch bei 50 Millionen Jahren, nicht? Also wir sind noch nicht in der Zukunft des Universums, nicht wirklich, ob in den nächsten 50 Millionen Jahren nicht vielleicht ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern, also ein sehr kompakter Stern, durch unser Sonnensystem laufen würde. Was würde denn dann passieren? Naja, also wenn eine große Masse, auch wenn sie ganz auf kleinem Raum zusammengedrückt ist, wenn eine große Masse durch das Sonnensystem laufen würde, also 10 Kilometer ist ja nun wirklich nicht räumlich groß, aber Neutronensterne zum Beispiel haben 1,4 Sonnenmassen, das ist auf 10 Kilometer zusammengepresst. Wenn sowas durch das Sonnensystem laufen würde, das würden natürlich alle merken, also die Sonne und natürlich auch die Planeten. Also was passieren kann ist, dass zum Beispiel die Planeten dann aus ihren Bahnen herausgezogen werden. Das Doofe ist jetzt, dass man natürlich nicht weiß, ob in unmittelbarer Nähe von uns sich momentan ein Neutronenstern bewegt. Oder sagen wir mal, ob in 50 Millionen Jahren nicht einer vorbeikommen wird. Warum nicht? Das Dumme an den Neutronensternen ist, man sieht sie so schlecht. Ist auch kein Wunder. Also eine 10 Kilometer große Kugel im All, die sieht man dann einfach schlecht. Also wenn man sie überhaupt sieht. Man sieht sie manchmal, wenn sie als Pulsare sehr intensive Strahlung abgeben. Aber ansonsten sind halt solche 10 Kilometer Brocken ähnlich schlecht zu erkennen wie große Asteroiden zum Beispiel. Naja, aber auch wenn man diese ganzen, ich würde mal sagen, verschärften Versionen weglässt. Es bleibt leider Gottes, da kann ich jetzt also auch nichts dagegen unternehmen, es bleibt eine Variante übrig, um die kommen wir nicht herum. Das ist die Variante, wie soll ich es mal sagen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Also in dem Fall ist es so, die Sonne ist ja mal entstanden. Ist klar, sonst wäre sie ja nicht da. Die Sonne ist entstanden aus einer Gaswolke. Und in dieser Gaswolke war Wasserstoff. Wasserstoff wird verbrannt zu Helium. Irgendwann allerdings hat die Sonne ihren Wasserstoff zu Helium verbrannt. Was macht sie dann? Was macht ein Stern, der jetzt nicht mehr weiter kann? Kann er noch weiter? Nun, er kann noch weiter. Sein Kern schrumpft und seine Hüllen blähen sich auf. Die Sonne wird zum roten Riesen. Vor allen Dingen aber will ich Ihnen Folgendes sagen. In den nächsten 2 Milliarden Jahren, also wir sind schon viel weiter als diese 50 Millionen Jahre, wo der Afrikaner nach Europa kommt, in den nächsten 2 Milliarden Jahren wird die Leuchtkraft der Sonne systematisch ansteigen. Da können wir gar nichts dagegen unternehmen. Das heißt, es wird wärmer auf der Erde und in 2 Milliarden Jahren wird es soweit sein, dass hier auf der Erde also die Verdampfungsprozesse anfangen. Wir werden keine Meere mehr haben, also dann ist der letzte Meeresurlauber, hat es dann hinter sich. Es wird sehr, sehr heiß werden und spätestens bis dahin müssen wir auf diesem Planeten einen Konsens gefunden haben, wo wir hinfliegen. Wir müssen interstellare Raumfahrt betreiben, ansonsten verschwinden wir aus diesem Universum. Also in 2 Milliarden Jahren ist es soweit, dass die Sonne anfangen wird, und zwar, ob sie will oder nicht, sich aufzublähen. Sie wird sich aufblähen bis zur Marsbahn. Dann bleibt von der Erde also garantiert nichts mehr übrig. Das ist Feierabend. Schluss. Ja, und das wird eben nicht nur der Sonne passieren, sondern das wird vielen Sternen in der Milchstraße passieren. Ja? Und es wird auch nicht nur in der Milchstraße passieren, sondern es wird vielen Sternen im ganzen Universum passieren. Die gehen einfach nach einer Weile aus. Denn wenn dieser rote Riese, zu dem hat sich die Sonne nämlich dann entwickelt, wenn der nämlich in sich zusammenfällt, dann ist Feierabend. Dann bleibt ein sogenannter weißer Zwerg übrig. Das ist dann die Masse der Sonne oder die Hälfte der Masse der Sonne auf eine Kugel zusammengepresst, die so groß ist wie die Erde. Ganz fürchterliches Zeug, also will ich jetzt gar nicht weiter darüber reden, was da stabilisiert, Quantenmechanik, sage ich nur. Aber wir haben dann einen weißen Zwerg, der ist noch sehr heiß und das Ding wird systematisch auskühlen und wird vergehen. Und das wird, wie gesagt, nicht nur bei der Sonne passieren, es wird nicht nur in der Milchstraße passieren, es wird überall im Universum passieren. Ein großer Kosmologe, Edward Harrison, hat das mal so ausgedrückt, ich muss Ihnen das vorlesen, weil lehnen Sie sich zurück und hören Sie sich das an. Nehmen Sie sich ein Taschentuch. Die Sterne beginnen wie flackernde Kerzen zu verblassen und erlöschen, einer nach dem anderen. In den Tiefen des Raumes sterben die großen himmlischen Städte allmählich dahin. Die Galaxien, die Denkwürdigkeiten vieler Zeitalter enthielten. Dutzende von Jahrmilliarden vergehen in zunehmender Dunkelheit. Gelegentlich durchdringt ein Lichtschimmer die sinkende Nacht. Lichtblitze verzögern ein wenig den Untergang eines Universums, das zu einer Existenz als galaktischer Friedhof verurteilt ist. Wissen Sie, das sind doch keine Aussichten für ein Universum. Oder doch? Was kann der Naturwissenschaftler an dieser Stelle eigentlich Hoffnungsvolles sagen? Es tut mir leid, ich habe noch nichts Hoffnungsvolles. Es geht noch viel weiter. Natürlich sind die Sterne, die Sternreste, diese schwarzen Zwerge bleiben da noch übrig, aber Sie wissen ja, mein Lieblingsthema sind ja die schwarzen Löcher. Es gibt ja natürlich auch schwarze Löcher, die Hülle und die Fülle. Wo kommen die her? Von den großen Sternen, die als Supernova explodiert sind, bei denen nicht ein Neutronenstern übrig geblieben ist, sondern ein schwarzes Loch. So, in der Milchstraße lauter tote Sterne. Also ein einziger Haufen voller Sternleichen. Dazwischen schwarze Löcher, die natürlich ab und zu auch mal einen Stern einfangen. Da kommt so ein Stern in die Nähe eines schwarzen Lochs und wird einfach verschluckt. Dadurch wachsen die schwarzen Löcher. Je größer die werden, umso größer ist ihr Einflussbereich. Also, viele Sterne werden verschwinden und werden sich in schwarze Löcher verwandeln oder sowas. Dann gibt es die anderen, die durch Bewegung aneinander vorbei, die spüren dann ihr gegenseitiges Schwerkraftfeld und eine wird einfach rausgeschleudert. Auf die Art und Weise wird die Milchstraße immer mehr und mehr entvölkert. Sternleichen werden praktisch mit ein paar hundert Kilometer pro Sekunde aus der Milchstraße herausgeschleudert und die armen Einzelsterne, die werden dann irgendwo im intergalaktischen Raum alleine sozusagen vor sich hin. Jeder stirbt für sich allein, also auch für die Sterne gilt das. Nun, was passiert bei den schwarzen Löchern? Jetzt sind wir also nicht mehr im Bereich von 20 Milliarden Jahren, das, wovon ich eben gesprochen hatte, nämlich das langsame Vergehen von Sternen im Universum, wird sich auf einer Zeitskala von 20, vielleicht 40 oder 50 Milliarden Jahren, können Sie sich das überhaupt noch vorstellen? Also ich persönlich kann das nicht mehr. Ich kann mir schon 1000 Jahre kaum vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber bei den Milliarden, na gut, ich benutze die Zahlen, weil sie so sind. In 40, 50, 60, 80 Milliarden Jahren werden die letzten Sterne vergangen sein. Die Galaxien werden sich zunehmend auflösen, weil die Sterne auf einmal durch ihre starken Begegnungen miteinander sich in ihren, ja, wie soll ich sagen, in ihren Richtungen so durcheinander gewirbelt haben, dass die Galaxien anfangen werden, ihre Sterne zu verdampfen. Andererseits aber werden natürlich auch Galaxien immer noch miteinander verschmelzen. Denken Sie dran, in 4 Milliarden Jahren ist Andromeda hier vor unserer Haustür. Ja, die ist jetzt noch 2,25 Millionen Lichtjahre weg, aber in 4 Milliarden Jahren ist es soweit. Dann gibt es sowieso keine Milchstraße mehr. Dann werden sich diese beiden Galaxien durchdringen. Und werden eine riesige elliptische Galaxie bilden, möglicherweise. Aber diese elliptische Galaxie wird, wie gesagt, auch vergehen. Und in 10 hoch 100 Jahren, das ist eine 1 mit 100 Nullen, ja, wird vielleicht überhaupt nichts mehr übrig bleiben. Nur noch Strahlung. Ich meine, da gibt es noch eine ganze Reihe von Prozessen, die dazwischen ablaufen, von denen ich jetzt gar nichts erzählt habe, weil wir nicht wissen, ob die Materie stabil ist, ob nicht in 10 hoch 32, das ist also viel früher, das ist eine 1 mit 32 Nullen, ob in 10 hoch 32 Jahren nicht Protonen anfangen werden, zu zerfallen, dass die Materie zerfällt in Elektronen und Positronen, in Materie und Antimaterie, die sich dann vernichtet und. Also, ich muss Ihnen ehrlich sagen, diese Sendung zu machen, war keine Freude. Man macht sich ja dann auch Sorgen. Und man weiß dann auch gar nicht, wie man jetzt die Sorgen und Nöte der Zuschauer an dieser Stelle noch irgendwie eigentlich beruhigen soll. Aber vielleicht halten Sie es einfach mit Frank Sinatra. Der hat gesagt, die Sorgen, die sollte man nicht seinen Freunden erzählen, sondern seinen Feinden. Die freuen sich darüber. Moment. Nee. Also so können wir die Sendung nicht beenden. Ich verspreche Ihnen hoch und heilig, ein anderes Mal gibt es eine viel rosigere Variante des Universums. Aber vielleicht halten Sie es mit Karl Kraus. Wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf.